Stimme voll, deinen Kopf ab, sing der Hass. Juden bis zum Ende, für ihn gibt es keine Wende. Er ist ein Freund von Juden. Wer ist der Judenschlechter? Er ist kein Freund von Juden. Wer ist der Judenschlechter? Judenschlechter.